Am 24. Dezember fand die Tagung vom zweiten Tag des ersten Kongresses der Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei statt. Der Vorsitzende der Partei der Arbeit Koreas, Kim Jong-un, trat in die Sporthalle Kongressort ein, um nach der Tagung vom ersten Tag die vom zweiten Tag zu leiten. Unter seiner Leitung ging die Tagung fort. Auf dem Kongress hielten die Vorsitzenden der Hauptgrundorganisationen verschiedener Einheiten die Reden über die schönen Erfolge und Erfahrungen und die Lehren aus ihrer Parteiarbeit. Die Redner analysierten und bilanzierten die Erfolge und Erfahrungen dabei, die Hauptgrundorganisation der Partei zur starken Kampfformation, die vom unerschütterlichen Willen zur todesmutigen Verteidigung des Staatsführers und zur hartnäckigen Durchsetzung der Parteipolitik und vom unbeugsamen Angriffsgeist durchdrungen ist, sowie zur Vorpostenbasis der Revolution zu entwickeln, die an das Gelände des ZK der Partei angrenzt. Sie betonten, dass ihre Hauptgrundorganisationen der Partei die Durchsetzung der von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il hinterlassenen Hinweise als Hauptlinie der Parteiarbeit betrachtet, die avantgardistische Rolle der Parteimitglieder beim Aufbau des starken sozialistischen Staates verstärkt und die Massen zum heroischen Kampf für die Schaffung des Malima-Tempos, des neuen Korea-Tempos, aufgerüttelt hätten. Auf dem Kongress wurden die Abweichungen und Fehler, dass zurzeit die Arbeiten der Hauptgrundorganisationen der Partei in einigen Einheiten nicht gemäß dem Vorhaben der Partei und der Forderung der voranschreitenden Revolution durchgeführt werden, tiefgründig analysiert und scharf kritisiert. Es wurden die Wege dazu besprochen, Lehren aus den Fehlern zu ziehen und diese konsequent zu überwinden. Bei Selbstkritiken und Kritiken erwähnten die Redner die Maßnahmen dazu, die Hauptgrundorganisationen der ganzen Partei zur zuverlässigen Kampfeinheit mit starker organisatorischer Fähigkeit und Tatkraft zu entwickeln und eine revolutionäre Wende in ideologischer Haltung und Arbeitsstil ihrer Vorsitzenden herbeizuführen. Die Redner fassten ihre festen Entschlüsse dazu, gemäß dem großen Vertrauen und der Erwartung vom Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Kim Jong-un, der die Hauptgrundorganisationen der Partei als Feuerkraftkompanie hinstellt, die eine Bresche im Kampf für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages schlägt, ihre Verantwortung und Rolle als direkter Organisator, Propagandist und Exekutor für die Durchsetzung der Parteipolitik gerecht zu werden und dadurch ihre Einheiten als Vorpostenbasis für die todesmutige Verteidigung des Staatsführers und die hartnäckige Durchsetzung der Parteipolitik weiter zu festigen. Der Kongress geht weiter.